Abschnitt 11 aus Die Pickwickier, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 11. Kapitel klärt alle etwa vorhandenen Zweifel über Herrn Jingles Uneigennützigkeit auf. In London gibt es verschiedene alte Wirtshäuser, die in einer Zeit, wo die Postkutscher ihre Fahrten in einer ernsteren und feierlicheren Weise als heutzutage zurücklegten, die Hauptquartiere der berühmtesten Postwagen waren, obgleich sie jetzt zu wenig mehr als zu Wart- und Einschreibelokalen für Frachtfuhrleute heruntergesunken sind. Der Leser würde sich umsonst unter den goldenen Kreuzen, Ochsen und Löwen, die in Londons verbesserten Straßen die Gasthöfe zieren, nach einem dieser alten Hotels umsehen, sondern müsste zu diesem Ende seinen Schritt nach den obskureren Stadtteilen richten, wo er hin und wieder eines in einen düsteren Winkel gedrückt und mit einer Art finsterer Starrigkeit der Verschönerungen der Umgebung trotzbietend anzutreffen vermöchte. In dem Borough stehen noch ungefähr ein halb Dutzend solcher Häuser, die ihre äußere Form unverändert beibehalten haben und ebenso gut der modernen Verschönerungssucht als den Eingriffen des Spekulationsgeistes entgangen sind. Es sind große, geräumige, wunderliche alte Gebäude mit Galerien, Hausfluren und Treppen, weit und altväterisch genug, um Stoff zu 100 Gespenstergeschichten zu liefern, falls wir je in die traurige Notwendigkeit versetzt werden sollten, eine solche zu erfinden. Ja, es würde bis an der Zeiten Ende wären, wollte man die unzähligen und wahrhaftigen Legenden erschöpfen, die sich um die alte Londoner Brücke und ihre nächste Nachbarschaft auf der Surrey-Seite knüpfen. In dem Hofe eines dieser Wirtshäuser, das kein geringeres Schildzeichen als das des Weißen Hirschen führte, war an demselben Morgen, der Herrn Pickwicks und Herrn Wardles Unglücksnacht folgte, ein Mann emsig mit Bürsten eines schmutzigen Stiefelpaares beschäftigt. Er trug eine grobe, gestreifte Weste mit schwarzen Kalikoärmeln und blauen Glasknöpfen, braune Kniehosen und desgleichen Gamaschen. Ein hellrotes Schnupftuch war lose und ungezwungen um seinen Hals geknüpft und ein alter weißer Hut saß nachlässig auf dem einen Ohre. Er hatte zwei Reihen Stiefel. Die eine gereinigt, die andere noch schmutzig vor sich, und bei jedem Zuwachs der gewichsten Reihe hielt er einen Augenblick inne, um das Ergebnis seiner Tätigkeit mit innerem Behagen zu überschauen. Im Hofe zeigte sich nichts von dem rührigen, lärmenden Treiben, welches die charakteristische Eigenschaft eines von vielen Fuhrwerken besuchten Gasthauses ist. Drei oder vier schwerfällige Frachtwägen, die bis an die Decke des die Hofmauer von einer Seite überragenden leichten Daches beladen waren und wohl bis zu den Fenstern des zweiten Stockes eines gewöhnlichen Hauses reichen mochten, standen ruhig unter ihren Schuppen, während ein weiterer, der wahrscheinlich an diesem Morgen abfahren wollte, in den freien Raum hinausgezogen war. Eine doppelte Reihe von zu den Schlafzimmern führenden Galerien mit plumpen alten Geländern lief in der ganzen inneren Seite des Hauses herum und eine gleichfalls doppelte Reihe von Klingeln, die mit den Schlafzimmern in Verbindung standen, hingen durch einen kleinen Dachvorsprung gegen den Regen geschützt über der Türe der Gaststube. Zwei oder drei Gigs und Kabriolete hatten in den Remisen ihr Unterkommen gefunden und nur der schwere Hoftritt eines Fuhrmann-Gaules oder das Klirren einer Kette an dem hinteren Ende des Hofes verkündigte hin und wieder einen Neugierigen, dass in jener Richtung der Stall läge. Fügen wir noch bei, dass einige Jungen in Zwilchkitteln auf dem schweren Gepäcke, den Wollsäcken und anderen Artikeln, die auf den Strohhäufen umherlagen, schliefen, so haben wir den Hof des Weißen Hirschen, High Street Borough, wie er sich an diesem Morgen darstellte, so ausführlich als möglich beschrieben. Auf ein lautes Klingeln zeigte sich in der oberen Schlafzimmergalerie ein rüstiges Dienstmädchen, welches, nachdem es an die Türe gepocht und von innen einen Auftrag erhalten hatte, über das Geländer rief: »Sam!« »Holla«, versetzte der Mann mit dem weißen Hut, »Nummer 22 will seine Stiefeln.« »Frage Nummer 22, ob er sie gleich jetzt haben oder ob er warten will, bis er sie kriegt«, war die Antwort. »Ach, sei kein Narr, Sam«, entgegnete das Mädchen begütigend, »der Herr will die Stiefel jetzt.« »Wenn ich auch ein Narr bin, mein Jüngferchen, so tanze ich doch nicht nach deiner Pfeife«, sagte der Stiefelputzer. »Sieh mal diese Stiefel an. 11 Paar und ein Schuh, der stelzbeinigen Nummer 6 gehört. Die 11 Paar Stiefel sind bis 9:30 und der Schuh bis 9 Uhr bestellt. Wer ist Nummer 22, dass er vor den anderen etwas voraus haben will? Nein, nein, es muss alles der Reihe nach gehen, wie Meister Knüpf aufsagt, wenn er einen heißen Arbeitstag hat. Tut mir leid, Sir, dass Sie warten müssen, es wird aber bald an Sie kommen.« Mit diesen Worten nahm der Mann mit dem weißen Hut wieder seine Arbeit auf und bürstete einen Stulpenstiefel mit erneuerter Emsigkeit. Abermals ein Klingeln und die geschäftige alte Wirtin im weißen Hirschen erschien auf der entgegengesetzten Galerie. »Sam«, rief die Wirtin, »wo ist der faule Schlingel? Sam, ah, da seid ihr. Warum gebt ihr keine Antwort?« »Wäre nicht höflich zu antworten, ehe Sie gesprochen haben«, entgegnete Sam grämlich. »Da, putze geschwind diese Schuhe für Nummer 17 und bring sie dann in das Zimmer Nummer 5 im ersten Stock.« Die Wirtin warf ein paar Schuhe in den Hof und ging weiter. »Nummer 5«, sagte Sam, als er die Schuhe aufhob, ein Stück Kreide aus seiner Tasche langte und das Merkzeichen ihrer Bestimmung auf die Sohlen schrieb. »Damenschuhe und ein Extrazimmer. Denke mir, die ist nicht mit dem Botenwagen angekommen.« »Sie kam erst diesen Morgen«, rief das Mädchen, die noch immer auf dem Galeriegeländer lehnte, »mit einem Herrn in einer Mietkutsche, demselben, der jetzt seine Stiefel will. Mache daher hurtig, weiter hast du nichts mit der Sache zu schaffen.« »Warum sagst du mir das nicht gleich?«, versetzte Sam unwillig, indem er die fraglichen Stiefel aus dem übrigen Haufen herauslangte. »Konnte ich's riechen, dass sie einem anderen als einem der gewöhnlichen 3 Penny-Fuchser gehörten? Eigenes Zimmer und dazu eine Dame. Wenn er so etwas von einem Schindelmann ist, so trägt er doch des Tags einen Schilling ein, die sonstigen Aufträge abgerechnet.« Angespornt durch diese begeisternde Aussicht bürstete Master Samuel so emsig drauf los, dass in ein paar Minuten Stiefel und Schuhe in einem Glanze dastanden, um sogar das Herz des liebenswürdigen Herrn Warren mit Neid zu erfüllen. Denn für den weißen Hirsch lieferten Day und Martin den Wichsebedarf, worauf sich der Stiefelputzer mit den Prachtproben seiner Kunst an die Tür von Nummer 5 verfügte. »Herein«, rief eine männliche Stimme auf Sams Klopfen. Sam machte seinen besten Kratzfuß, als er einen Herrn und eine Dame beim Frühstück sitzen sah. Nachdem er diensteifrig die Stiefel des Herrn rechts und links und die Schuhe der Dame rechts und links zu ihren Füßen niedergelegt hatte, zog er sich wieder nach der Türe zurück. »Hausknecht«, sagte der Herr. »Sir«, versetzte Sam die Türe wieder schließend, während er die Hand auf der Klinke ruhen ließ. »Wisst ihr nun, wie heißt doch Doctors Commons?« »Ja, Sir. Wo ist es?« Pauls Kirchhof, Sir. Niederer Bogenweg gegen die Straße heraus. Ein Buchladen an der einen, ein Gasthof an der anderen Seite und in der Mitte zwei Türsteher als Lizenzagenten. »Lizenzagenten?« fragte der Herr. »Lizenzagenten«, wiederholte Sam. »Zwei Schelme mit weißen Schürzen greifen nach dem Hut, wenn man durchgeht. Lizenz, Sir, Lizenz. Kurioser Leuteschlag. Und ihre Herren auch. Anwalte von Old Benny, Sir. Fehlt nicht.« »Und was wollen Sie denn?« fragte der Herr. »Was Sie wollen? Sie, Sir. Und das wäre erst noch nicht das Schlimmste. Sie setzen alten Herren Dinge in den Kopf, von denen sie sich in ihrem Leben noch nichts träumen ließen. Mein Vater, Sir, ist ein Kutscher, war Witwer, ein dicker Mann, ungemein stark. Als seine Frau starb, hinterließ sie ihm 400 Pfund. Er geht zu den Commons, den Anwalt aufzusuchen und das Geld einzustreichen, putzt sich heraus, Stulpenstiefeln an, einen Strauß ins Knopfloch, breitkrempigen Hut auf, grünes Halstuch um, ganz wie ein Schindelmann. Geht durch den Bogenweg, denkt an nichts, als wie er sein Geld anlegen will, kommt ein Agent auf ihn zu, langt an den Hut, »Lizenz, Lizenz?« »Was ist das für ein Ding?« fragte mein Vater. »Lizenz, Sir.« »Nun, was soll's mit der Lizenz da?« sagt mein Vater. »Heiratslizenz«, versetzte der Agent. »Hol mich der Henker, wenn mir sowas einfällt«, sagt mein Vater. »Ich denke, Sie könnten eine brauchen«, sagt der Agent. Mein Vater macht Halt und besinnt sich ein bisschen. »Nein«, sagt er, »geht zum Kuckuck, ich bin zu alt und noch obendrein zu dick dazu.« »Nicht im geringsten, Sir«, sagt der Agent. »Das wird mir der Teufel«, sagt mein Vater. »Können Sie sich drauf verlassen«, sagt der Agent. »Wir haben erst letzten Montag einen Herrn verheiratet, der zweimal so dick war wie Sie.« »Wie? Ist das wirklich wahr?« sagte mein Vater. »Ganz bestimmt«, sagte der Agent. »Sie sind ein Schneider gegen ihn. Hier herein, Sir, hier herein.« Und mein Vater lauft ihm richtig nach, wie ein zahmer Affe, einem Leierkasten in eine kleine Schreibstube, wo ein Kerl hinter besudeltem Papier und blechernen Kapseln sitzt und gewaltig beschäftigt tut. »Bitte nehmen Sie Platz, während ich die Urkunde ausfertige, Sir«, sagt der Advokat. »Danke, Sir«, sagt mein Vater, setzt sich, reißt Mund und Augen auf und stiert die Namen an den Kapseln an. »Wie ist Ihr Name?« fragte der Advokat. »Tony Weller«, sagt mein Vater. »Kirchspiel«, sagt der Advokat. »Bercevage«, sagt mein Vater, denn da pflegt er, sein Fuhrwerk einzustellen. Was man mit einem Kirchspiel wollte, wusste er nicht. »Der Name des Frauenzimmers«, sagt der Advokat. »Mein Vater ist wie aus den Wolken gefallen. Hol mich der Henker, wenn ich's weiß«, sagt er. »Wie? Sie wissen's nicht«, sagt der Advokat. »So wenig als Sie«, sagt mein Vater. »Kann man ihn nicht nachher hineinschreiben?« »Unmöglich«, sagt der Advokat. »Auch recht«, sagt mein Vater. »So schreiben Sie, Frau Clark.« »Was weiter?« sagt der Advokat und tunkt seine Feder in die Tinte. »Susanna Clark in Marquis von Granby zu Dorting«, sagt mein Vater. »Sie wird mich nehmen, wenn ich sie drum angehe. Hab zwar noch nichts davon zu ihr gesagt, aber ich weiß, sie nimmt mich.« Die Lizenz wird ausgestellt und sie nimmt ihn. Und was noch mehr ist, sie hat ihn jetzt, und ich habe von den 400 Pfund nicht ein einziges zu sehen gekriegt. Doch ich bitte um Verzeihung, Sir, fügte Sam zum Schlusse bei, aber wenn ich auf diese verdrießliche Geschichte komme, so geht's bei mir fort wie bei einem frisch geschmierten Karren. Sam harrte noch einen Augenblick, ob nichts weiteres gewünscht werde, und verließ, als dies nicht der Fall war, das Zimmer. 10:30, gerade die rechte Zeit, brechen wir auf, sagte der Gentleman, den wir dem Leser wohl kaum als Herrn Jingle vorzustellen brauchen. »Zeit? Wofür?« fragte die Jungfertante kokettierend. »Lizenz, teuerster Engel, Meldung an den Geistlichen. Sie die meinige nennen morgen«, versetzte Herr Jingle, indem er der Jungfertante die Hand drückte. »Die Lizenz?« sagte Rachel errötend. »Die Lizenz«, wiederholte Herr Jingle. »Geschwind, geschwinde die Lizenz, geschwind, geschwind zurück!« »So eilen Sie doch nicht so«, sagte Fräulein Rachel. »Eilen? Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre sind nichts, wenn wir vereinigt sind. Können kommen dann mit Wagen, Eisenbahn, 1000 Pferdekraft, ficht uns nimmer an. Könnte unsere Trauung nicht heute noch vollzogen werden?« fragte Rachel. »Unmöglich, kann nicht sein. Meldung an den Geistlichen, Lizenz heute, Trauung morgen.« »Ich fürchte nur, mein Bruder möchte uns auffinden«, sagte Rachel. »Auffinden? Pah, zu viel durchgeschüttelt vom Wagensturz. Zudem außerordentliche Vorsicht. Postchaise aufgegeben, zu Fuß gegangen, Mietkutsche genommen, in Borough-Quartier gemacht. Letzter Platz in der Welt, wo gesucht wird. Haha, kapitaler Einfall, das wahrhaftig.« »Aber bleiben Sie nicht lange aus«, sagte die alte Jungfrau zärtlich, als Herr Jingle den zerknüllten Hut auf seinen Kopf pflanzte. »Lange entfernt von Ihnen, grausame Zauberin!« Und Herr Jingle hüpfte scherzhaft auf die alte Jungfer zu, drückte einen keuschen Kuss auf ihre Lippen und tänzelte aus dem Zimmer. »Der liebe Mann«, rief Fräulein Rachel, als sich die Türe hinter ihm schloss. »Verwünschte alte Schachtel«, sagte Herr Jingle, als er die Hausflur erreichte. »Es ist eine schmerzliche Aufgabe, Betrachtungen über die Treulosigkeit des menschlichen Geschlechts anzustellen. Wir unterlassen es daher, den Faden von Herrn Jingles Gedanken weiter zu verfolgen, die ihn auf seinem Wege zu Doctors Commons beschäftigten, da es für den Zweck unserer Erzählung hinreicht, wenn wir berichten, dass besagter Ehrenmann glücklich den Schlingen der beiden Drachen mit den weißen Schürzen, welche den Eingang dieses Zauberschlosses hüteten, entging und wohlbehalten in dem Büro des Generalvikars anlangte, wo ihm im Namen des Erzbischofs von Canterbury ein höchst schmeichelhaftes Dokument mit der Aufschrift »Dem lieben und getreuen Alfred Jingle und der lieben und getreuen Rachel Wardle unseren Gruß« ausgefertigt wurde. Er steckte das geheimnisvolle Pergament sorgfältig in seine Tasche und kehrte triumphierend nach Borough zurück. Er war noch nicht in seinem Quartier angelangt, als drei Herren, zwei Wohlbeleibte und ein Magerer, in den Hof des Weißen Hirschen traten und sich da selbst umsahen, als suchten sie jemanden, an den sie einige Fragen stellen könnten. Master Samuel Weller war gerade beschäftigt, ein paar Stulpen, das Eigentum eines Pächters, der sich eben nach den Mühseligkeiten des Borough-Marktes bei einem kleinen Lunch von etlichen Pfunden kalten Rindfleischs und einigen Kannen Bier erlabte, blank zu reiben, als der magere Herr auf ihn zuging. Anmerkung des Übersetzers: Lunch ist die Mahlzeit zwischen dem Frühstück und dem in England spät in den Nachmittag fallenden Mittagessen. »Mein Freund«, begann der magere Herr. »Das ist auch einer, der umsonst etwas will«, dachte Sam, »sonst würde er mich nicht seinen Freund nennen.« »Was steht zu Dienste, Sir?« sagte er laut. »Mein Freund«, versetzte der magere Herr mit einem einleitenden Räuspern, »logieren gegenwärtig viele Leute im Hause? Sehr geschäftig, wie ich sehe.« Sam warf einen verstohlenen Blick nach dem Frager. Es war ein kleiner, ausgetrockneter Mann mit einem dunklen, runzligen Gesichte und kleinen, unruhigen, schwarzen Augen, die zu jeder Seite der kleinen, inquisitorischen Nase hervorblinzelten, als ob sie fortwährend mit diesem Teile seines Antlitzes Versteckens spielten. Er war ganz in Schwarz gekleidet und trug Stiefel, so glänzend wie seine Augen, eine schmale weiße Halsbinde und ein feines Hemde mit einem Busenstreif. Eine goldene Uhrkette mit Petschaften hing unter seiner Weste und in den Händen, die er beim Sprechen mit der Miene eines geübten Examinators unter die Frackschöße steckte, hielt er ein paar schwarze Lederhandschuhe. »Viel zu tun, wie ich sehe«, sagte der kleine Mann. »Oh, es geht an, Sir«, versetzte Sam. »Wir machen nicht bankrott, werden aber auch nicht reich. Wir essen unseren Schöpsenbraten ohne Kapern und kümmern uns wenig um Möhrrettich, wenn wir Ochsenfleisch kriegen können.« »Ah«, sagte der kleine Mann, »ihr seid ein Schalk, wie ich merke, nicht wahr?« »Mein ältester Bruder war mit dieser Krankheit geplagt«, entgegnete Sam. »Vielleicht habe ich auch etwas davon abgefangen, da wir miteinander in einem Bette zu schlafen pflegten.« »Das ist ein wunderliches altes Haus«, sagte der kleine Mann sich umsehend. »Hätten Sie uns nur durch ein Wort zu wissen getan, dass Sie kommen wollten, so würden wir es haben ausbessern lassen«, versetzte der unerschütterliche Sam. Der kleine Mann schien etwas verblüfft über diese ausweichenden Antworten, und er besprach sich nun mit den beiden beleibten Herren. Dann holte sich der kleine Mann eine Prise Schnupftabak aus einer silbernen Dose und war augenscheinlich im Begriffe, seine Fragen wieder aufzunehmen, als ihm einer der beleibten Herren, der in einem gutmütigen Gesichte eine Brille sitzen hatte und ein paar schwarze Gamaschen trug, zuvorkam. »Es handelt sich nämlich darum«, sagte der Herr mit dem gutmütigen Gesichte, »dass mein Freund hier«, er deutete dabei auf den anderen beleibten Herrn, »euch eine halbe Guinee geben will, wenn ihr auf zwei oder drei Fragen gehen wie...« »Ei, mein lieber Herr«, unterbrach ihn der kleine Mann, »ich bitte erlauben Sie mir, mein lieber Herr.« »Der erste Grundsatz in der Behandlung solcher Fälle besteht darin, dass man sich in keiner Weise da reinmengt, wenn man die Sache einmal einem Geschäftsmann übertragen hat, da dieser mit Recht unbedingtes Vertrauen verlangen kann. In der Tat, Herr«, er wandte sich an den anderen beleibten Gentleman und fügte bei, »ich habe den Namen Ihres Freundes vergessen.« »Pickwick«, sagte Herr Wardle, denn es war niemand anders als dieser Ehrenmann. »Ah, Pickwick, richtig, Herr Pickwick. Mein lieber Herr, entschuldigen Sie, ich werde mich glücklich schätzen, Ihre Privatansichten als die eines Amici Curie entgegenzunehmen, aber Sie müssen einsehen, wie wenig sich die Einmengung eines derartigen ad captandum Argumentes wie das Anerbieten einer halben Guinee ist, mit meinem Verfahren verträgt. Gewiss, lieber Herr, gewiss.« Und der kleine Mann nahm eine beweisende Prise Tabak, wozu er das Gesicht in ungemein gelehrte Falten legte. »Ich wollte weiter nichts«, sagte Herr Pickwick, »als die höchst missliebige Angelegenheit zu einem möglichst schleunigen Ende bringen.« ganz recht«, sagte der kleine Mann. »In dieser Absicht«, fuhr Herr Pickwick fort, »machte ich Gebrauch von einem Argumente, welches mir meine Erfahrung als das förderlichste für alle Fälle bezeichnet.« »Ja, ja«, sagte der kleine Mann, sehr gut, in der Tat. Aber Sie hätten mir dies mitteilen sollen. Ich bin überzeugt, mein lieber Herr, dass Sie über den Umfang des Vertrauens, den ein Geschäftsmann anzusprechen hat, nicht im Unklaren sein können. Wenn über diesen Punkt eine Autorität nötig sein sollte, so möchte ich Sie auf den wohlbekannten Fall von Barnwell und...« »Was geht uns da der Georg Barnwell an?« fiel Sam ein, der diesem kurzen Zwiegespräch verwundert zugehorcht hatte. »Jedermann weiß, was das für ein Fall war, und es ist immer meine Ansicht gewesen, dass das junge Weibsbild den Strick eher verdiente als er. Doch das gehört nicht hierher. Sie wollen mich für eine halbe Guinee ausfragen? Gut, ich habe nichts dagegen. Kann ich mehr tun, Sir?« Herr Pickwick lächelte. »Nun ist aber die zweite Frage, was zum Teufel Sie von mir wollen,« wie der Mann sagte, als er den Geist sah. »Wir wünschen zu wissen,« sagte Herr Wardle. »Ei, mein lieber Herr, mein lieber Herr,« fiel der geschäftige kleine Mann ein. Herr Wardle zuckte die Achseln und schwieg. »Wir wünschen zu wissen,« sagte der kleine Mann feierlich, »und wir fragen daher euch, um im Innern des Hauses keine Besorgnisse zu erregen, wir wünschen zu wissen, sage ich, wer gegenwärtig in dem Wirtshause logiert.« »Wer im Hause logiert,« versetzte Sam, in dessen Geiste sich die Bewohner stets in der Form des Artikels vergegenwärtigten, der seiner unmittelbaren Besorgung anheimgegeben war. »Da ist ein Stelzfuß in Nummer 6, ein paar hessische Stiefel in Nummer 13 oder zwei paar Halbstiefel in dem Krämerstübchen. Diese gelben Stulpen in dem Kämmerchen neben dem Schenkverschlag und fünf weitere Stulpenstiefel in dem Gastzimmer.« »Weiter nichts?« fragte der kleine Mann. »Halt ein wenig,« versetzte Sam sich plötzlich entsinnend. »Ein paar ziemlich abgetragene Wellington-Stiefel und ein paar Damenschuhe in Nummer 5.« »Was sind das für Schuhe?« fragte Wardle hastig, den Sams wunderlicher Aufzählung der Wirtshausbewohner ebenso sehr als Herrn Pickwick verwirrt hatte. »Machwerk aus der Provinz,« entgegnete Sam. »Und der Name des Meisters? Brown. Woher? Von Muggleton.« »Sie sind's,« rief Herr Wardle, »beim Himmel, wir haben sie gefunden.« »Psst«, sagte Sam, »die Wellington-Stiefel sind nach Dr. Scommons gegangen.« »Das wäre«, sagte der kleine Mann, »ja, er holt eine Lizenz.« »Wir haben die höchste Zeit gehabt,« rief Herr Wardle, »zeigt uns das Zimmer, wir dürfen keinen Augenblick verlieren.« »Bitte, mein lieber Herr, bitte«, sagte der kleine Mann, »nur vorsichtig, vorsichtig.« Er zog aus seiner Tasche eine rotseidene Börse, sah Sam fest an und zog ein Goldstück heraus. Sam verzog sein Gesicht zu einem ausdrucksvollen Grinsen. »Führt uns geschwinde nach dem Zimmer, aber ohne uns anzumelden, und das Goldstück ist euer«, sagte der kleine Mann. Sam warf die gelben Stulpen in eine Ecke und ging durch einen dunklen Gang und ein weites Stiegenhaus voran. Am Ende des zweiten Ganges hielt er inne und streckte seine Hand aus. »Da ist es«, flüsterte der Sachwalter, als er das Geld in die Hand ihres Führers legte. Sam trat noch einige Schritte weiter vor, wobei ihm die beiden Freunde und ihr rechtskundiger Ratgeber folgten. Dann blieb er an einer Türe stehen. »Ist dies das Zimmer?« fragte der kleine Herr leise. Sam nickte bejahend. Der alte Wardle öffnete die Türe und alle drei traten in demselben Augenblick ins Zimmer, als Herr Jingle, der eben zurückgekehrt war, der Jungfertante die Lizenz vorlegte. Die Jungfertante stieß einen lauten Schrei aus, warf sich in einen Sessel und bedeckte das Gesicht mit ihren Händen. Herr Jingle knüllte die Lizenz zusammen und steckte sie in seine Rocktasche. Die unwillkommenen Gäste traten in die Mitte des Zimmers. »Ha, Sie elender, heilloser Schurke!« rief Herr Wardle fast atemlos vor Zorn. »Mein lieber Herr, mein lieber Herr«, sagte der kleine Mann, seinen Hut auf den Tisch legend, »bitte, bedenken Sie doch, bitte, Skandalum magnatum, Ehrenkränkung, Entschädigungsklage. Beruhigen Sie sich, mein lieber Herr, bitte. Wie konnten Sie sich unterstehen, meine Schwester aus meinem Hause zu entführen? Fragte der alte Mann. »Ja, ja, sehr gut«, sagte der kleine Gentleman, »das können Sie fragen. Wie konnten Sie sich unterstehen, Sir? Antwort, Sir.« »Wer zum Teufel sind denn Sie?« fragte Herr Jingle mit einer Heftigkeit, dass der kleine Mann unwillkürlich um einige Schritte zurücktrat. »Wer er ist, Sie Halunke?« legte sich Herr Wardle dazwischen. »Mein Rechtsbeistand ist er, Herr Perker von Gray's Inn. Perker, ich will, dass dieser Kerl gerichtlich verfolgt, zur Strafe gezogen wird. Ja, ich will, Gott verdamme mich, ich will den Elenden zugrunde richten. Und du«, fuhr Herr Wardle sich plötzlich an seine Schwester wendend fort, »du, Rachel, was soll das heißen, dass du in einem Alter, wo du doch einmal hättest klug werden können, mit einem Landstreicher davonläufst, Schande über deine Familie bringst und dich selber unglücklich machst? Setze deinen Hut auf und komm mit. Schaff geschwinde eine Mietkutsche her und bring die Rechnung dieser Dame. Hört ihr? Hört ihr?« Sogleich, Sir, versetzte Sam, der Herrn Wardles ungestümem Klingeln mit einer Hast Folge geleistet hatte, die jedem als ein Wunder erschienen wäre, der nicht gerade wusste, dass Ehren-Sam während des ganzen Vorganges vor der Tür gestanden und durch das Schlüsselloch zugesehen hatte. »Nimm deinen Hut«, wiederholte Wardle. »Wird nichts gereicht«, sagte Jingle, »das Zimmer verlassen, Sir, nichts zu schaffen hier. Dame ist frei, kann nach Gutdünken handeln, mehr als 21 Jahre.« »Mehr als 21«, rief Herr Wardle verächtlich, »jawohl, mehr als 41.« »Das bin ich nicht«, sagte die Jungfer Tante, deren Entrüstung über den Entschluss, in Ohnmacht zu fallen, die Oberhand gewann. »Allerdings«, versetzte Herr Wardle, »es fehlt keine Stunde zu den 50. Hier stieß Jungfer Tante einen lauten Schrei des Entsetzens aus und sank besinnungslos zusammen. »Ein Glas Wasser«, rief der menschenfreundliche Pickwick der Wirt hinzu. »Ein Glas Wasser«, sagte der leidenschaftliche Wardle, »bringt einen Zuber und gießt ihn über sie hin. Es wird ihr gut bekommen, und sie hat eine derartige Abkühlung reichlich verdient.« »Pfui, sie Unmensch«, rief die empfindsame Wirtin, »das arme Frauenzimmer.« Und mit noch einigen anderen Ausrufen als da waren, »kommen Sie, meine Liebe, trinken Sie ein wenig, es wird Ihnen gut tun. Nehmen Sie sich's nicht so zu Gemüt, das ist eine Liebe«, und dergleichen benetzte die Wirtin von ihrem Dienstmädchen unterstützt die Schläfen der ohnmächtigen Jungfer Tante mit Essig, rieb ihr die Hände, kitzelte ihr die Nase, löste ihre Schnürbrust und wandte die sonstigen üblichen Belebungsmittel an, mit denen mitleidige Frauenzimmerdamen beizuspringen pflegen, die sich bemühen, in Krämpfe und Ohnmachten zu fallen. »Die Kutsche ist bereit, Sir«, sagte Sam in der Türe sich zeigend. »Sie kommt«, rief Herr Wardle, »ich will sie die Treppe hinuntertragen.« Bei diesem Vorschlage erneuerten sich die Krämpfe mit verdoppelter Heftigkeit. Die Wirtin war eben im Begriffe, eine sehr heftige Protestaktion gegen dieses Verfahren einzulegen und hatte sich auch bereits durch die unwillige Frage, ob sich Herr Wardle für den Herrn der Schöpfung halte, Luft gemacht, als Herr Jingle sich ins Mittel legte. »Hausknecht«, sagte er, »holt einen Polizeibeamten herbei.« »Halt, halt«, sagte der kleine Herr Perker. »Überlegen Sie, Sir, überlegen Sie.« »Ich will nichts überlegen«, versetzte Herr Jingle. »Sie ist Ihr eigener Herr, will sehen, wer sich untersteht, Sie fortzunehmen, gegen Ihren Willen.« »Ich will nicht fort«, flüsterte die Jungfer Tante, »mit meinem Willen gewiss nicht.« Hier trat ein schrecklicher Rückfall ihrer Zustände ein. »Meine lieben Herren«, sagte der kleine Mann leise, indem er Herrn Wardle und Herrn Pickwick beiseite nahm, »meine lieben Herren, wir sind da in einer verdrießlichen Lage. Es ist allerdings ein Unglück, gewiss, ein Unglück, wie mir nie eines vorgekommen. Aber in der Tat, meine lieben Herren, wir haben durchaus kein Recht, den freien Willen dieser Dame zu beschränken. Ich habe Sie zum Voraus darauf aufmerksam gemacht, lieber Herr, dass wir uns auf einen Vergleich gefasst machen müssten.« Es trat eine kurze Pause ein. »Und welche Art von Vergleich würden Sie vorschlagen?« fragte Herr Pickwick. »Je nun, mein lieber Herr, unser Freund ist in einer sehr unangenehmen Lage. Wir dürfen zufrieden sein, wenn wir mit einem Geldopfer davonkommen. Ich will lieber alles über mich ergehen lassen, als diese Schmach geduldig hinnehmen und meine Schwester, so sehr sie es auch durch ihre Torheit verdient, einem lebenslänglichen Unglück preisgeben«, sagte Herr Wardle. »Nun, so denke ich fast, dass es gehen wird«, entgegnete der geschäftige kleine Mann. »Herr Jingle, wollen Sie einen Augenblick mit uns ins nächste Zimmer treten?« Herr Jingle ließ sich's gefallen, und die vier begaben sich in ein leeres Zimmer. »Nun, Sir«, sagte der kleine Mann, nachdem er sorgfältig die Türe geschlossen hatte, »es gibt da keinen anderen Weg, die Angelegenheit zu bereinigen. Treten Sie einen Augenblick hierher, Sir, hierher ins Fenster, wo wir uns allein besprechen können, Sir. So, Sir, ich bitte, nehmen Sie Platz, Sir. Unter uns gesagt, lieber Herr, wir wissen, dass Sie mit dieser Dame nur um Ihres Geldes willen davongegangen sind.« »Runzeln Sie nicht die Stirn, Sir, runzeln Sie nicht die Stirne. Wir sprechen ja unter uns, und unter dem Wir verstehe ich nur Sie und mich. Wir sind beide Weltmänner und wissen recht wohl, dass dies bei unseren Freunden dort nicht der Fall ist. Wie?« Herrn Jingles Gesicht heiterte allmählich wieder auf, und etwas, das einem Blinzeln des Einverständnisses ähnlich sah, zuckte für einen Moment um sein linkes Auge. Sehr gut, sagte der kleine Mann, als er den Eindruck, den er gemacht hatte, gewahrte. Die Sache verhält sich indes so, dass die Dame, ein paar hundert Pfund abgerechnet, vor dem Tode ihrer Mutter über wenig oder nichts zu verfügen hat, und diese ist noch eine sehr gesunde und rüstige Frau, mein lieber Herr. »Alt«, versetzte Herr Jingle kurz, aber mit nachdrücklicher Betonung. »Nun ja«, sagte der Sachwalter mit einem leichten Husten, »Sie haben recht, mein lieber Herr, sie ist ziemlich alt, aber sie stammt aus einer alten Familie, mein lieber Herr, alt in jedem Sinne des Worts. Der Gründer dieser Familie kam nach Kent, als Julius Caesar in Britannien einfiel, und seitdem ist mit Ausnahme eines einzigen, der unter einem der Heinriche enthauptet wurde, kein Glied dieser Familie vor dem 85. Jahre gestorben. Die alte Dame ist jetzt 73, mein lieber Herr.« Der kleine Mann hielt inne und nahm eine Prise Tabak. »Was weiter, mein lieber Herr? Darf ich Ihnen keine Prise anbieten? Nicht? Ah, umso besser. Kostspielige Angewöhnung. Nun, mein lieber Herr, Sie sind ein hübscher junger Mann, ein Weltmann. Könnten Ihr Glück machen, wenn Sie Vermögen hätten, nicht wahr?« »Wozu das?« entgegnete Herr Jingle. »Begreifen Sie mich nicht?« »Nicht ganz. Meinen Sie nicht, nun, mein lieber Herr, ich stelle es Ihnen nur anheim, aber meinen Sie nicht, dass 50 Pfund und Freiheit besser wäre als Roland Wardle und ein langes Warten?« »Geht nicht, nicht halb genug«, sagte Herr Jingle aufstehend. »Besinnen Sie sich doch, mein lieber Herr«, wandte der kleine Sachwalter ein, indem er Jingle beim Rockknopf fasste. »Es ist eine schöne, runde Summe. Ein Mann wie Sie könnte sie in ganz kurzer Zeit verdreifachen. Mit 50 Pfund lässt sich was Schönes anfangen, mein lieber Herr.« »Aber noch mehr mit 150, entgegnete Herr Jingle kaltblütig. »Nun, mein lieber Herr, wir wollen die Zeit nicht mit Strohdreschen verderben,« nahm der kleine Mann wieder auf. »Sagen Sie 70.« »Reicht nicht,« versetzte Herr Jingle. »Bleiben Sie doch, mein lieber Herr, bitte eilen Sie nicht so sehr,« erwiderte der kleine Mann. »80? Kommen Sie, ich schreibe Ihnen auf der Stelle die Anweisung.« »Ist nicht genug,« sagte Herr Jingle. »Woran, mein lieber Herr?« entgegnete der kleine Mann ihn noch immer zurückhaltend. »So sagen Sie mir geradezu, wie viel Sie haben wollen.« »Kostspielige Angelegenheit,« versetzte Herr Jingle, »Geld aus meiner Tasche. Post 9 Pfund, Lizenz 3 macht 12, Entschädigung 100, 112, Ehrenkränkung, Verlust der Dame.« »Nun, nun, mein lieber Herr,« sagte der kleine Mann mit einem schlauen Blicke, »die beiden letzteren Punkte wollen wir aus dem Spiel erlassen. 112. Sagen Sie 120, fügte Herr Jingle bei. »Kommen Sie, ich will Ihnen die Anweisung schreiben,« entgegnete der kleine Mann, der sich in dieser Absicht an den Tisch setzte. »Übermorgen zahlbar,« sagte der kleine Mann mit einem Blick auf Herrn Wardle, »und wir können inzwischen die Dame mitnehmen.« Herr Wardle nickte verdrießlich seine Zustimmung. 100, sagte der kleine Mann. »Und 20, ergänzte Herr Jingle. »Mein lieber Herr,« entgegnete der kleine Mann im Tone der Vorstellung. »Schreiben Sie's,« fiel ihm Herr Wardle ins Wort, »dass wir des feinen Zeisigs loswerden.« Der kleine Mann schrieb die Anweisung und Herr Jingle versorgte sie in seiner Tasche. »Aber jetzt verlassen Sie dieses Haus augenblicklich,« rief Herr Wardle auffahrend. »Mein lieber Herr,« wandte der kleine Mann ein, »und merken Sie sich's,« fuhr Herr Wardle fort, »dass mich nichts, nicht einmal die Rücksicht auf die Ehre meiner Familie veranlasst haben würde, diesen Vergleich einzugehen, wenn ich nicht wüsste, dass Sie mit dem Geld in der Tasche womöglich noch früher dem Teufel in den Rachen laufen werden, als es ohne dies der Fall wäre.« »Mein lieber Herr,« suchte der kleine Mann aufs Neue zu beschwichtigen. »Beruhigen Sie sich, Perker,« versetzte Herr Wardle. »Verlassen Sie das Zimmer, Sir.« »Soll augenblicklich geschehen,« erwiderte der unverschämte Komödiant. Gott befohlen, Pickwick.« Wenn ein leidenschaftsloser Zeuge während des letzteren Teils der erwähnten Besprechung das Gesicht dieses ausgezeichneten Mannes hätte sehen können, den der Titel unseres Buches als den Haupthelden gegenwärtiger Blätter bezeichnet, so würde er sich wohl nicht wenig gewundert haben, dass die Glut der Entrüstung, welche aus den Augen des Ehrenmannes leuchtete, nicht zumindest dessen Brillengläser schmolz, so majestätisch erschien er in seinem Zorn. Seine Nasenlöcher waren erweitert und seine Fäuste ballten sich unwillkürlich, als er sich in der erwähnten Weise von dem Schurken begrüßen hörte. Aber er hielt wieder an sich, er rieb ihn nicht zu Staub. Da fuhr der verhärtete Bösewicht fort, indem er Herrn Pickwick die Lizenz vor die Füße warf. »Namen ändern lassen, alte Jungfer nach Haus nehmen, gut für Tappi.« Herr Pickwick war ein Philosoph, aber Philosophen sind im Grunde doch weiter nichts als geharnischte Menschen. Der Pfeil war gut gezielt und hatte durch den Panzer der Philosophie seinen Weg bis in das innerste Herz des Mannes gefunden. In der Überfülle seiner Wut schleuderte er Jingle das Tintenfass nach und rannte wie toll hinter ihm her. Letzterer war indes bereits verschwunden und Herr Pickwick fand sich plötzlich von Sams Armen aufgehalten. »Holla, das Schreibgerät muss wohl feil sein, wo Sie herkommen,« sagte der vortreffliche Stiefelintendant. Eine Tinte, die selber schreibt und überall ihre Zeichen an die Wand malt, alter Herr. Halten Sie, Sir. Was nützt es, einem Menschen mit so langen Beinen nachzurennen, der bereits schon am anderen Ende des Borough ist? Herrn Pickwicks Geist war wie der aller wanghaft großen Männer jedem vernünftigen Grunde zugänglich. Er war ein rascher und tiefer Denker und die Überlegung eines Augenblicks war genügend, ihn an die Machtlosigkeit seiner Wut zu erinnern. Sie dämpfte sich daher so schnell wieder, als sie losgebrochen war. Er verschnaubte und warf wohlwollende Blicke auf seine Freunde. Sollen wir den Leser mit den Wehklagen unterhalten, die nun folgten, als sich Fräulein Wardle von dem treulosen Jingle verlassen sah? Sollen wir einen Auszug aus Herrn Pickwicks meisterhafter Beschreibung dieser herzbrechenden Szene geben? Sein Tagebuch, mit Tränen teilnehmender Humanität befleckt, liegt offen vor uns. Ein Wort, und es ist in den Händen des Druckers. Doch nein, wir sind entschlossen, ferne sei es von uns, die Empfindungen unserer Leser mit der Schilderung eines so herben Schmerzes peinlich zu berühren. Langsam und traurig kehrten des anderen Tages die beiden Freunde, nebst der verlassenen Jungfrau mit der schwerfälligen Muggletoner Postkutsche, nach Hause. Düster und trübe lagerte der schwarze Mantel einer Sommernacht auf den Fluren, als sie Dingley Dell erreichten und an dem Portale von Manor Farm aus dem Wagen stiegen. Ende von Abschnitt 11, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 8. März 2025.